Einen schönen guten Abend hier bei Sachzwang FM. Heute Lunatic. Besorgte Wutbürger und ihr Veitstanz für die Freiheit. Bereits angesichts der ersten Demonstrationen gegen die Maßnahmen zur Seucheneindämmung 2020 rieb man sich die Augen, was sich da zusammenbraut. Eine unheimliche Melange. Hier freunden sich nicht nur Hippies mit Hooligans an, rechtsradikale Sozialdarwinisten mit Obskurantisten und Esoterikerinnen. Hier spazieren auch stramme Reichsbürger zusammen mit solchen, die ausgerechnet das Grundgesetz schwenken. Aufklärungs- und Impfskeptiker. Borderliner in Schwarz-Weiß-Rot als die neuen Freiheitskämpfer. Welche Überraschungen wird erst die Zukunft bereithalten? Einige Beiträge zum Thema werden wir heute hören. In der ersten Stunde Thorsten Mense, das Volk, der Mob und der Wahn. Danach die Redaktion Sachzwang FM mit einem Kommentar, Konformisten als Dissidenten. Gefolgt von Christian Jakob, eine deutsche Besonderheit, Ursprünge der Impfskepsis. Dann eine kürzere Ansprache von Stefanie Sargnagel vom Dezember 21 und ein kürzerer Beitrag von Sebastian Hofer, Rudolf Steiner und das Virus. Danach Anmerkungen von Andreas Speit zum Unbehagen in der Moderne und in der zweiten Stunde ein Kommentar der Sachzwang FM-Redaktion über QAnon und andere Verschwörungsgläubige. Ein Text von Georg Seslen über die Entzauberung der Welt, Mythos und Wissenschaft. Und schließlich Uli Krug über Krankheit als Kränkung. Leipzig, Samstag, 7. November. Etwa 40.000 selbsternannte Querdenker und Corona-Leugner aus der ganzen Republik versammeln sich in der Stadt, um das Ende der Pandemie auszurufen bzw. zu fordern. Stolze, saturierte Bürger mit Kindern an der Hand, die sonst kein Elend und keine Armut auf der Welt auf die Straße treibt, die sich aber nun unterdrückt fühlen, weil ein wenig Rücksichtnahme von ihnen verlangt wird. Autoritäre Charaktere, die sich im Widerstand gegen die da oben wähnen und vom Deutschen Reich und Georg Friedrich Prinz von Preußen träumen. Esoteriker und Verschwörungsfans, deren Unbehagen an der Welt endlich einen Sinn und Schuldige gefunden hat. Ohne Maske, ohne Abstand, weder zum Nachbarn noch zu den hunderten Nazis von Blood and Honor bis Götz Kubitschek, die im Schutz der Masse ein faschistisches Familienfest feiern. Die neue deutsche Volksgemeinschaft vereint im Widerstand gegen Corona-Diktatur und Pandemiefaschismus. Während auf der Bühne schlechte Liedermacher von Frieden singen und den Holocaust relativieren, schwenken davor Familien Regenbogenfahnen und schauen den rechten Hooligans zu, die am Rande Jagd auf Pressevertreter und Linke machen. Später setzt sich diese mehrere hundert Mann starke SA an die Spitze der Bewegung. Sie prügelt ihrem Volk, das mit Herzluftballons und Love Wins Fahnen folgt, durch die Polizeiketten den Weg über den Leipziger Ring frei, musikalisch begleitet von Marius Müller-Westernhagens Freiheitshymne. Mit freundlicher Unterstützung der sächsischen Polizei, die das hätte verhindern können, wenn sie denn gewollt hätte, und dem Support tausender Wutbürger konnten die Nazis das Zentrum der größten Stadt des Freistaats für einen Abend zur national befreiten Zone machen. Ein perfektes Zusammenspiel der verschiedenen autoritären Milieus. Ohne die Querdenken-Masse im Rücken wäre das den Nazis nicht möglich gewesen. Ohne die Gewalt der Nazis hätte Querdenken nicht trotz Verbots über den Ring laufen können. Der Erfolg des Tages und der Bewegung liegt genau in dieser Symbiose, wie im Nachgang in einschlägigen Gruppen offen gelobt wird. Diese Zusammenarbeit ist keineswegs nur taktischer Natur. So bunt der Haufen, so einig ist man sich im Hass auf die, die im Hintergrund angeblich die Fäden ziehen. Das sind dann mal Bilderberger, Gates, die Juden und einem die Freiheit verwehrten. Das wären dann Merkel, die BRD, GmbH, die Antifa. Spätestens als sich im von Störenfrieden gesäuberten Zentrum unter Rufen wie »Wir sind frei, Corona ist vorbei« eine Polonaise in Gang setzt, ist die Stadt vollends zur von jeder Rationalität befreiten Zone verkommen. Ein Volksfest des kollektiven Wahns, eine Manifestation der Grenzen der Aufklärung. Die angekündigte Revolution blieb aus. Doch war es für die Teilnehmenden ein gelungenes Reenactment der Leipziger Wendedemonstrationen von 1989 inklusive »Wir sind das Volk« rufen und deutsch-deutschem Gemeinschaftsgefühl. Auch wenn sich die Mittel der Vernunftbefreiten durchaus unterschieden, die einen warfen Küsse und Herzchen, die anderen Flaschen und Pyrotechnik, war ihnen allen jedes Mittel recht. Was man an dem Tag in Leipzig vorgeführt bekam, war das Bündnis aus Mob und Elite, das die Geschichtsschreibung Faschismus nennt, und ein Freistaatsapparat, der nicht willens ist, dem Einhalt zu gebieten. Am Abend um 17:30 sah sich das Bündnis Leipzig nimmt Platz, das die Gegenproteste organisiert hatte, zu folgender Warnung gezwungen. Wir schätzen die Lage als zu gefährlich ein, zieht euch bitte sofort zurück. Aus gutem Grund. Polizei gibt auf, so die gleichlautende Meldung, die kurz darauf über verschiedene News-Ticker lief. Der Tag darauf. Die beiden ranghöchsten Politiker des Freistaats treten vor die Kamera. Statt der erwarteten Rede über die Härte des Rechtsstaats und den entschlossenen Kampf gegen Extremisten bedauert Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU bloß leise, dass der Tag etwas anders verlaufen sei als gedacht, während sein Innenminister Roland Wöller, ebenfalls CDU, die Riots als Corona-Party verharmlost und die Polizeikräfte lobt, die für einen überwiegend friedlichen Verlauf gesorgt hätten. Eine gewaltsame Auflösung einer friedlichen Versammlung stand nicht zur Debatte, so der Law and Order Minister, der sonst nach jeder linken Demo, bei der eine Mülltonne umkippt, nicht müde wird zu betonen, dass es keine rechtsfreien Räume geben darf. Kein Wort zu den marodierenden Nazis, zu den Angriffen auf Journalistinnen und Journalisten, zur Selbstaufgabe des Rechtsstaates. Im Gegenteil, der Vorwurf, die Polizei habe versagt, so der Innenminister mit seiner selbstherrlichen Arroganz, von der selbst Lukaschenko noch etwas lernen könnte, sei unsachlich und völlig abwegig. Das, was in Sachsen zu beobachten ist, ist kein Versagen des Staates, sondern ein Putsch. Nur weiß man nicht so recht, wer hier gegen wen putscht, wie der Journalist René Loch treffend feststellt. Nazis gegen die Regierung? Die Polizei gegen die Regierung? Die Regierung gegen die Regierung? Es ist in Sachsen oft schwierig, diese politischen Akteure voneinander abzugrenzen. Klar ist nur, der Freistaat macht sich vollends zu einem Failed State. Oder hat sich vollends zu einem Failed State entwickelt, dessen Verantwortliche aus Unwissenheit, Unfähigkeit oder Sympathie für die Aggressoren nicht bereit sind, Menschen vor dem rechten Mob zu schützen. Man wird es selbst tun müssen. Masken werden dafür nicht reichen. I've been looking for freedom. Konformisten als Dissidenten. Besorgte Bürger poltern: Wir sind das Volk. An kaum einer Bewegung lässt sich so gut darlegen, dass der Faschismus aus der Mitte der Gesellschaft kommt und eben nicht von schaurigen Rändern aus diese Mitte etwa infiltriert. Und das war schon immer so. Die marginalisierten und prekären Existenzen hatten von einer enthemmten Volksbewegung noch nie Gutes zu erwarten, die nur fürchtet, nach einem gesellschaftlichen Abstieg so zu enden, wie man selbst schon lange ist. Die Extremismusdoktrin, die besagt, die politische Mitte sei per se gut und moralisch, die Ränder links und rechts hingegen suspekt und gefährlich, hat nur den einen Sinn, kontroverse gesellschaftliche Auseinandersetzungen zu diskreditieren und dem allgemeinen Konformismus Vorschub zu leisten. So auch in den jüngsten Mobilisierungen. Da wird auf die zugegebenermaßen bedrohliche Losung von der neuen Normalität, unter der nun zu leben sei, geantwortet: Wir wollen unser Leben zurück. Also ein Motto, das nicht zufällig an den letzten Bundeswahlkampf erinnert. Hol dir dein Land zurück. AfD. Interessant ist auch der unverhohlene Opportunismus der Rechten, der offenbar auf die Vergesslichkeit der Menschen baut. Als im März die ersten Maßnahmen verhängt wurden, hatte die Partei AfD noch nervös mit sich gerungen und gezögert, wie sie sich positionieren sollte. Härte vom Staat einfordern? Bürgerrechte, Wutbürgerrechte einfordern? Immerhin widersprechen sich diese Optionen ja diametral, was nicht einer gewissen Komik entbehrt. Zeitlicher Druck bestand jedenfalls, war die Partei doch gewöhnt, den öffentlichen Diskurs vor sich herzutreiben, während sie nun in abseitige Irrelevanz abzudriften drohte. Daher fiel Beatrix Storch nicht mehr ein, als zu mosern: Die Kanzlerin führt nicht, sie reagiert wieder nur. Was ja gar keine inhaltlich bestimmte Kritik am Regierungshandeln ist, sondern bloß die sinnhohle Einforderung einer autoritären Pose. Nun, wo längst klar ist, dass unbescholtene, besorgte Bürger kein höheres Staatsziel kennen als eine brummende Wirtschaft und möglichst viel alte Normalität, die sie Freiheit nennen, hat sich mittlerweile herausgeschält, wo die Rechte sich zu positionieren gedenkt. Wenn schon nie auf der Seite libertärer Gesellschaftspolitik, so doch auf den Ideologemen freiheitlicher Topics. Und die sehen vor, dass wo gehobelt wird, auch Späne fallen. Den Sozialdarwinismus hat es noch nie gekümmert, wenn im marktwirtschaftlichen Hauen und Stechen manche entweder ökonomisch verelenden oder nun vielleicht sogar gesundheitlich unter die Räder kommen. Doch halt, die gefährliche Krankheit gäbe es ja gar nicht. Die sei doch ein Hirngespinst, um Herrschaftstechniken auszuprobieren. Das zeigten doch die vernachlässigbaren, jedenfalls kaum dramatischen Fallzahlen, die täglich durch die Medien geistern. Dass die Zahlen genau deshalb so glimpflich scheinen, weil der sogenannte Lockdown in Kraft ist, kommt den einfältigen Gemütern, die das Virus nicht sehen können, nicht in den Sinn. Man könnte es das Fahrradschloss-Paradox nennen. An meinem Schloss sind gar keine Spuren von Kneifzangen und Metallpfeilen erkennbar. Niemand hat versucht, das Fahrrad zu klauen. Das Schloss ist also völlig sinnlos. Grotesk, dass ausgerechnet rabiate Hitzköpfe und lautstarke Demagogen nun den Begriff der Verhältnismäßigkeit, die sie ja anmahnen und verletzt sehen, für sich in Anschlag bringen. Bemerkenswert auch, dass eine demokratisch gewählte Regierung ausgerechnet von biederen Wutbürgern als Obrigkeit diffamiert wird, als hätten ausgerechnet sie jemals ein Problem mit Staat und Hierarchie gehabt. Menschen, die die koronalen Abstandsregeln achten, gelten ihnen als Untertanen oder Systemlinge, als wären sie selbst die Rächer der Entrechteten. Diese Herrschaften fangen erst an zu mosern, wenn sie nicht mehr ins Fitnesscenter oder Fußballstadion dürfen, haben aber im Übrigen natürlich keinen Begriff vom autoritären Staat, weil sie selbst dessen Wegbereiter und Fußvolk sind. Bei Protesten gegen gewaltsame Abschiebungen oder gar gegen die neuen Polizeigesetze, die nun wirklich einen autoritären Schub in Deutschland anzeigen, hat man diese Freiheitshelden und schwarz-rot-goldenen Würstchen nie gesehen. Es ist ja auch eine Spezialität dieser Rechten, die entschiedene Kritik an ihren Einlassungen mit Zensur zu verwechseln. Was nichts anderes aussagt, als dass sie für sich reklamieren, keinen Widerspruch dulden zu müssen, also selber Monopolisten der Redefreiheit zu sein. Ihre Feindbilder sind in diesen Tagen klar umrissen. Da braucht man nur den Phänotyp von Lindner und Lauterbach zu vergleichen. Hier der schneidige, klare, fordernde, anpackende Volkstribun, der ein kaufmännisches Realitätsprinzip und gesunden Wettbewerb verkörpert. Dort der klapprige, immer etwas schüchtern und ungelenk wirkende, übervorsichtige Intellektuelle mit der Fistelstimme. Dieses Setting ist das gefundene Fressen für jeden Antisemiten, in dieser Konstellation sich mit Leichtigkeit zu entscheiden. Gegen Panikmache und Verweichlichung nämlich. Aber das ist ja alles nichts Neues. Die andere Hassfigur der verstockten Hut- und Wutbürger gibt der sympathische Intellektuelle Drosten ab, bezeichnenderweise der am wenigsten Zinnsoldatenhafte unter den prominenten Virologen. Als er vor der Möglichkeit einer zweiten Welle der Epidemie warnte, hetzten die Wutbürger und ihre Medien: Drosten droht mit einer zweiten Welle. Wer so spricht, outet sich als legitimer Nachfolger mittelalterlicher Mordbrenner. Bekanntlich wurde den Juden das Grassieren der Pest angelastet. Zahllose wurden in Pogromen attackiert. Es ist eine Verkümmerung politischen Denkens, ein beunruhigender Schwund politischer Urteilskraft, wie bei den Volksprotestlern Begriffe wie Unterdrückung und Zensur benutzt werden. Ist doch üblicherweise Unterdrückung die Niederhaltung einer sozialen Klasse zugunsten und im Interesse einer anderen. Oder Zensur das Verbot einer oppositionellen politischen Meinung zugunsten der Regierenden. Das Gemotze, hier werde durch die Regularien eines Gesundheitsregimes, das doch alle betrifft, jemand unterdrückt, als nächstes durch die Straßenverkehrsordnung, ist aber genauso dumm wie die Warnung vor erwiesener Desinformation mit politischer Zensur zu verwechseln. Dieser Verfall politischer Kultur, diese Verballhornung der Begriffe, ist schon länger im Gange. Man wird sich noch erinnern an das mit rassistischen Obszönitäten gespickte Schmähgedicht des Spaßmachers Böhmermann, das als frech provokante Satire ausgegeben wurde, als wäre einem Reaktionär wie Erdogan nicht anders beizukommen. Schon da wurde das schenkelklopfend johlende Deutschland bestens bedient. Das Ressentiment kann sich als mutige Dissidenz aufspielen. Ein konformistisches Kartoffelmilieu, das auch Leute wie Dieter Nuhr alimentiert. Einen weiteren Vertreter der Kabarettschwundform namens Comedy. Reichsbürger und sogenannte Verschwörungstheoretiker sind da bloß die albernen Karikaturen einer alten wie neuen Normalität. Der Schaum auf der trüben Suppe, die da aus der Mitte der Gesellschaft zusammenfließt. Ende November schrieb der Verschwörungstheoretiker und AfD-Unterstützer Oliver Janich, was die Notwehr angesichts der drohenden Impfpflicht seiner Meinung nach gebiete. Jeder Mensch hat das Recht, einen Polizisten über den Haufen zu schießen, der einen zur Zwangsimpfung schleppt. Dazu postete er das Foto einer Pistole. Schließlich gehe es hier um den größten Massenmord in der Geschichte der Menschheit. Janis-Nachrichten abonnieren 160.000 Menschen. Die Corona-Proteste haben die Followerzahlen von Hetzern wie ihm explodieren lassen. Trotz der teils enormen Reichweite sind Menschen wie Janich auch unter den Querdenkern eine Minderheit, doch der Resonanzraum für Impfangst, die zu befeuern sie sich zum Geschäftsmodell machen, ist groß. Und in deutschsprachigen Ländern ist dieser Raum größer als anderswo. Beim Impfen stehen diese Länder weit hinten. Das Virus breitete sich hier zuletzt aus, wie in nur wenigen anderen Regionen der Welt. Woran liegt das? Gibt es etwas spezifisch Deutsches, das die Angst vor der Spritze erklärt? Als sich zeigte, dass die niedrige Impfrate mit einer besonders heftigen vierten Welle einhergeht, schrieb der Spiegeljournalist Mathieu von Rohr, dies seien die Spätfolgen der deutschen Romantik, Anthroposophie, Homöopathie, Impfgegnertum. Eine Hochburg der Schwurbelei also, wo Spitzenforschung und Antirationalismus beieinander sind, eng beieinander sind? Mit dem Falter in Wien und der WOZ in Zürich ist die Taz der Frage nachgegangen, ob die Impfskepsis eine Folge der deutschen Geistesgeschichte ist. Die Antworten von Fachleuten aus Geschichtswissenschaft, Soziologie, Gesundheitspsychologie und Demoskopie zeigen, den einen Grund für Impfskepsis gibt es nicht, ebenso wenig wie es eine homogene Gruppe von Skeptikern gibt. In der romantischen Literatur sei das Natürliche unglaublich verklärt und verabsolutiert worden. Bei Schiller etwa heißt es, selig muss ich ihn preisen, der in der Stille der ländlichen Flur, fern von des Lebens verworrenen Kreisen, kindlich liegt an der Brust der Natur. Der Dichter Novalis schrieb, der Poet versteht die Natur besser wie der wissenschaftliche Kopf. Das sind harmlose Sätze, keine Frage. Doch die Romantik habe, anders als in anderen Ländern, im deutschsprachigen Raum politischen Einfluss bekommen. Sie beförderte eine Mystifizierung der Natur und Respiritualisierung des Denkens, die eine Distanz zur vermeintlich kalten Wissenschaft und sogenannten schulischen Medizin bewirken kann. Diese Position spitzte sich in der modernisierungskritischen Lebensreformbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts zu. Einer ihrer bekanntesten Vertreter, der österreichische Begründer der Anthroposophie und der Waldorfpädagogik, Rudolf Steiner. Die Lebensreformer sehnten sich nach der Wiederherstellung eines Einklangs mit der Natur. Diese antimoderne Bewegung habe zu Recht die Moderne in ihren Auswüchsen kritisiert, denn die wirkte sich damals ja tatsächlich dramatisch aus, etwa in Form des Börsencrashs und der Umweltzerstörung. Doch eine Folge war eine radikale Abkehr von der Aufklärung. Ein Antimodernismus also, für den die Entzweiung von Mensch und Natur nur als Werk eines äußeren Feindes vorstellbar ist. Bis heute werde das Versprechen der Moderne, mit Rationalität und Logik eine bessere Welt aufzubauen, deshalb von der Rechten bekämpft. Sie halte gleichsam an der Vorstellung einer zu verteidigenden, ursprünglichen Einheit von Volk und Natur fest. Wie aber konnten Ideen aus dem 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart überdauern? Und sind sie mitverantwortlich dafür, dass in Thüringen heute »Gib Gates keine Chance« Schilder an der Straße stehen, als wollten die Anwohner böse Geister vertreiben? Die ehemalige Grünen-Politikerin und Soziologin Jutta Ditfurt erforscht die deutschen Esoteriker seit Jahrzehnten. Dass die Romantik hier politisch wirksam werden konnte, habe mit der Abwehr der aus Frankreich kommenden Aufklärung zu tun, sagt sie. Die Aufklärung kam aus Frankreich und hatte große Mühe in Deutschland. Im 19. Jahrhundert sei das Land rückschrittlich und durch die Agrarwirtschaft geprägt gewesen. Es ist heute schwer vorstellbar, wie sehr deutsche Eliten im ländlichen Raum die Aufklärung und die französische Revolution hassten. Diese Eliten hätten Deutschlands intellektuelle Entwicklung lange aufgehalten, auch wegen ihres Antisemitismus. So sei ein geistiges Klima entstanden, das auch die Wandervogel- und Lebensreformbewegung erfasst habe, mit Wissenschaftsfeindlichkeit, Eugenik, Naturreligiosität, völkischem Denken. Dittfurt sagt, dass Mystizismus, Irrationalismus und Antisemitismus als reaktionären Anteile alternativen Denkens bis heute fortwirken. Auch so kommt es zur Weitergabe von antisemitischen Bildern, die man tief im Mittelalter vergraben glaubte. Die Nazis hatten in der Tat großes, auch wirtschaftlich bedingtes Interesse an der Alternativmedizin. Reichsärzteführer Gerhard Wagner betonte 1933 die Überlegenheit der Alternativmedizin gegenüber der verjudeten Schulmedizin. Um dieser die Homöopathie entgegenzusetzen, gründeten die Nazis 1935 die Reichsarbeitsgemeinschaft Neue Deutsche Heilkunde. Deren Mitglieder waren unter anderem der Deutsche Zentralverein Homöopathischer Ärzte, der Reichsverband der Naturärzte und die Vereinigung Anthroposophischer Ärzte. 1933 zeigte das NS-Propagandablatt Der Stürmer die Karikatur einer blonden Mutter mit Baby im Arm. Daneben steht ein naturferner und verirrter Mediziner mit einer Spritze in der Hand. Mit der Hakennase des Arztes erfüllt die Karikatur klar antisemitische Klischees. Skeptisch blickt die Mutter auf den Mediziner. Es ist mir sonderbar zumut, denn Gift und Jud tut selten gut. Im Zusammenhang mit Impfungen habe der Antisemitismus eine lange Geschichte, sagt der Medizinhistoriker Malte Thiessen. Das Impfen werde teils als Verschwörung einer Elite begriffen, die in den Körper eingreift. Die bis heute anhaltende Ablehnung der Schulmedizin sei eine deutsche Besonderheit, die klar auf die Romantik zurückzuführen ist. Man sehe dies daran, dass es Heilpraktiker als staatlich geregeltes Berufsbild nur in Deutschland ab dem NS-Heilpraktikergesetz von 1939 und Teilen der Schweiz gibt. Die alte Bundesregierung erwog die Abschaffung des Berufs. Die Querdenkerpartei Die Basis behauptet, die einzige Partei zu sein, die sich gegen die Abschaffung einsetze. Jutta Dittfurt schreibt 1996 in ihrem Buch Entspannt in die Barbarei, die Esoteriker würden ein Teil der Massenbasis künftiger faschistischer Bewegungen sein. Damals hätten ihr alle gesagt, übertreib nicht. Heute zeige sich die geistige Nähe. Waldorfpädagogen treten als Redner auf Querdenker-Demos auf. Der ehemalige Waldorf-Ausbilder Christoph Hück etwa gilt als Vordenker der Szene. Anthroposophen seien heute eine tragende Größe in der Corona-Querfront, sagt Dittfurt. Ist also eine jahrhundertealte, ideologisch abgedriftete Liebe der Deutschen zum Wald daran schuld, dass heute Millionen lieber eine lebensgefährliche Covid-19-Erkrankung riskieren, als sich impfen zu lassen? Zu den Protesten in Ostdeutschland gäbe es grundlegende Unterschiede. Dort seien die Proteste stärker von der extremen Rechten geprägt und tragen deutlich weniger esoterische und anthroposophische Züge. Die AfD habe im Osten die mitunter starke Entfremdung vom politischen System erfolgreich mit einer Impfskepsis verbinden können. Somit hat sich aus unterschiedlich soziokulturellen Quellen in Baden-Württemberg und den neuen Bundesländern eine ähnliche Dissidenz gegenüber der Pandemiepolitik herausgebildet. Musik. spenden und möchte sagen, das mache ich sehr gerne. Denn es ist mir ein großes Anliegen, eine Gefahr anzusprechen, die schon lange in unserer Gesellschaft geschlummert hat, aber erst in dieser Pandemie in ihrem ganzen Grauen zutage kommt. Eine Gefahr, die auch vor unseren vermeintlich linken Kreisen nicht Halt macht. Eine Gefahr, die lange unterschätzt wurde. Eine Gefahr, die mit bunten Tüchern wedelt und nach Räucherstäbchen riecht. Es ist die Gefahr der Esoterik, liebe Freundinnen. Es ist die Gefahr der Esoterik, die unter uns ist. Ich möchte aufmerksam machen auf die dunklen Ecken des Bio-Supermarkts. Ich möchte aufmerksam machen auf die Menschenverachtung von Delfinschwingungen, die Abgründe der Anthroposophie und das Unheil der Homöopathie. Es ist kein Zufall, dass man die esoterische Szene heute Händchen halten mit Faschisten durch unser Wien spazieren sieht, liebe Freundinnen. Diese Verbindungen haben Geschichte. Denn Esoterik ist mitnichten nur ein schrulliges Hobby gelangweilter Beamter. Esoterik ist nicht einfach ein liebenswerter Spleen von Tante Gundula. Esoterik ist Betrug. Esoterik ist eine Industrie verlogener Scharlatane. Esoterik ist wissenschaftsfeindlich und soziopathisch. Esoterik ist Sabotage unserer Bildungsinstitutionen. Esoterik ist ein Nährboden für Verschwörungstheorien, Apolitisierung und Entsolidarisierung, liebe Freundinnen. Esoterik war immer schon durchzogen von Sexismus, Rassismus und Antisemitismus. Deshalb sage ich hier und heute, nieder mit New Age! Weg mit der Wünschelrute! Unser Problem ist nämlich nicht, dass der Neumond im Zeichen Schütze steht. Unser Problem ist, dass die Leute Entwurmungsmittel fressen, das ihr Schamane Herbert Kickl befohlen hat, liebe Freundinnen. Unser Problem ist nicht der rückläufige Merkur. Unser Problem ist eine Bewegung, die die Schwachen in unserer Gesellschaft gefährdet. Und natürlich machen wir Rechtsextreme auf der Straße große Angst. Aber was mir momentan noch viel mehr Angst macht, liebe Freundinnen, ist, dass ich Leute in diesem Demozug kenne. Dass der Dreadlocks Johnny aus der Waldviertler Schwitzhütte mitmarschiert. Dass die Didgeridoo-Yvonne aus dem Tübi hinter Gottfried Küssel spaziert. Und ich fürchte mich auch ehrlich gesagt davor, liebe Freundinnen, dass mich der Goa-Ferdl heute nicht begrüßt. Deshalb darf man keine falsche Scheu haben, diese Leute beim Namen zu nennen. Man muss diese Menschen ganz klar benennen. Leute, die mit Neonazis mitmarschieren, sind keine harmlosen Spinner. Es sind keine netten, verwirrten Hippies. Es sind Nazi-Hippies, liebe Freundinnen. Es sind, und das ist mir sehr wichtig heute zu betonen, man muss es benennen. Leute, die mit Nazis mitmarschieren, sind Nippies. Scheiß Nippies. Und damit komme ich auch schon zum Ende meiner kurzen Wortspende, liebe Freundinnen, und möchte euch auffordern, mir laut und deutlich nachzusprechen, wenn ich dazu aufrufe. Energiesteine zerschlagen! Energiesteine zerschlagen! Einhörner schlachten! Einhörner schlachten! Astralkörper verjagen! Astralkörper verjagen! Nippies in die Klangschalen scheißen! Nippies in die Klangschalen scheißen! Nippies in die Klangschalen scheißen! Nippies in die Klangschalen scheißen! Dankeschön! Zu den auffälligsten Teilgruppen innerhalb der Gemeinschaft der Corona-Maßnahmenkritiker zählt neben den leider auch sehr auffällig Neonazis die Fraktion der Esoteriker. Wissenschafts- und Institutionenkritik gehen hier schon länger Hand in Hand, mit einer mythischen Urwesenhaftigkeit, die sich ganz natürlich ins Andersdenken hineinargumentiert. Aber warum wurde gerade die Corona-Pandemie für dieses Milieu zu einem derartigen Pulverfass? Eine Studie, federführend von Oliver Nachtwey und Nadine Frey verfasst, versucht unter dem Titel »Quellen des Querdenkertums« eine Erklärung. Die Basler Soziologen beobachteten ganz konkret die Corona-Kritikerbewegung im deutschen Bundesland Baden-Württemberg, wo die Anthroposophie aus historischen Gründen besonders tief verwurzelt ist. Tatsächlich finden sich bei deren Gründer Rudolf Steiner die wesentlichen Elemente der aktuellen Proteste vorgeprägt. Steiner misstraute den Naturwissenschaften und favorisierte eine geistig-übersinnliche Form der Welterkenntnis. Die Weltordnung erschien ihm als eine Funktion geheimnisvoller Verschwörungen, Krankheit dagegen als eine Art metaphysisches Zeichen. Auch die Impfkritik ist bei Steiner bereits formuliert. Vakzine würden dem Menschen seine naturgegebene Neigung zur Spiritualität austreiben. In der Corona-Protestbewegung fungiert Kritik als Eigenwert. Die Befragten verfügen über ein libertäres Freiheitsverständnis, in dem Individualität, Eigenverantwortung und Selbstbestimmung nahezu absolut gesetzt werden. Ihr Widerstand richtet sich gegen institutionelle Regeln, die ihre individuelle Freiheit beschränken. Nur Regeln, die sie selbst setzen, erachten sie als legitim. Die anthroposophische Weltsicht würde dieser Neigung ideale Nahrung geben, aber es führt kein direkter Weg vom ehemaligen linksalternativen Milieu zum Querdenkertum im 21. Jahrhundert. Es handelt sich gerade um die Transformation dieses Milieus, in der von den linken Politikformen und linken Werten wie Solidarität und Gleichheit im Grunde nichts mehr übrig ist. Geblieben sind vor allem Lebensstile der Körperpolitik und der Selbstverwirklichung, die Idee der Ganzheitlichkeit, häufig aber nicht immer, eine spirituelle Überzeugung und ein libertäres Freiheitsverständnis. I've been looking for freedom. Ja, sie verstehen sich tatsächlich selber als Freiheit- und Grundrechtevertreterinnen und Schützerinnen. Und das ist wirklich enorm zu hinterfragen, weil hier eine Umdeutung der Begrifflichkeit stattfindet. Sie sind der Annahme, das hat man ja auch bei den Großdemonstrationen in Berlin gesehen, Tag der Freiheit hieß es. Das bedeutet ja schlicht und einfach, dass alle anderen Tage keine freien Tage gewesen wären, wir also in einer Diktatur leben würden. Und hier beginnt genau die Umdeutung. Wenn wir in einer Diktatur leben würden, so wie Sie sich verstehen, hätte es diese Kundgebung gar nicht gegeben. Auch so ein Realitätscheck, der keine großen Auswirkungen hat. Und sie glauben aber tatsächlich, das große Freiheitsrecht auf sich selbst bezogen schützen zu müssen und meinen damit, für alle anderen auch zu sprechen. Also das Recht zu entscheiden, trage ich eine Maske oder nicht. Ich finde den Begriff Querdenken in dem Fall wirklich unpassend, weil das ist eigentlich nichts anderes als eine Egomanie. Das, was mich an den Maßnahmen stört, da sehe ich auf einmal meine Freiheitsrechte eingeschränkt. Dass sie aber mit ihrem Verhalten andere Grundgesetzregelungen, die festgeschrieben sind, die Unversehrtheit des Körpers, auch der anderen Menschen, komplett ignorieren, ist genau, wo man merkt, sie deuten den Begriff nur in ihrem Kontext. Und darum denke ich, ist eigentlich auch wirklich der zentrale Begriff Egomanie. Man kann es ganz einfach auch schon an Michael Ballweg deutlich machen und da auch gleich die Bürgerlichkeit. Michael Ballweg, Begründer von Stuttgart 711, quasi die Kerngruppe, wobei man auch gleich einschieben muss, er war nicht der Erste mit den Demonstrationen, er hat aber das Label geschaffen. Es hat vorher schon sogenannte Hygienedemonstrationen gegeben, auch in Berlin und Hamburg beispielsweise. Aber Michael Ballweg ist Unternehmer, gut situiert, bürgerlich, und er wollte, bevor die Pandemie ausbrach, eigentlich ein Jahr Auszeit nehmen, um in Asien seine Yoga-Qualitäten weiter auszubessern. Und da hat man genau diese Kombination, die ich meinte. Und das ist auch in dem Sinn eine Bewegung, um es nochmal zu betonen, aus der Mitte der Gesellschaft, wo man jetzt sieht, da sind so bestimmte rechte Ressentiments schon immer da gewesen. Die brechen jetzt in der Pandemie noch mehr auf und schaffen eben Akzeptanzen, dass man eben auch mit Rechtsextremen sich mittlerweile auch nicht mehr so sehr stört. Selbst Michael Ballweg ist ja mittlerweile auch bekannt, hat ein Treffen gehabt mit dem König für Deutschland, Peter Fitzek, einer der bekanntesten Reichsideologen. Eine Entourage von ihm war dabei, eine Entourage von Michael Ballweg ist in Saalfeld mit dabei gewesen. Laut Spiegel-Recherchen hat Michael Ballweg auch mittlerweile Geld in einem dubiosen Reichsbank mit angelegt, die auch im Kontext von Peter Fitzek sich bewegt. Ich versuche herauszuarbeiten, dass wir eigentlich eine dritte Lebensreformbewegung erleben. Die erste Lebensreformbewegung Anfang des 19. Jahrhunderts war auch eine Besuch- und Gegenbewegung. Sie war erschüttert oder war vorangetrieben davon, dass man mit dem aufkommenden Industrialisierung, dem Kapitalismus gesehen hat, dass alles umgewälzt wird. Und damals hat man schon beklagt, dass es die Entfremdung des Menschen von sich selbst geben wird, von seinen Mitmenschen und der Natur. Und dann brach man auf. Alternative Lebensentwürfe wurden dort formuliert. Von Siedeln bis Ernährung bis Schule, um nur drei Beispiele zu nennen, oder Gesundheit auch nochmal. Und damals gab es aber auch schon harte Auseinandersetzungen, inwieweit in diesem Nein zu der aufkommenden Moderne, also wieder dieses Anti-Aufklärerische, auch nach rechts weggehen kann. Und letztlich entspringt hier eben auch die völkische Bewegung. Und genau heute reiht sich das für mich auch ein, dass wir eine tiefe gesellschaftliche Erschütterung haben. Wir haben mehrere Wirtschaftskrisen hinter uns, die wir aber gerade aktuell gar nicht mehr so im Kopf haben, habe ich das Gefühl. Also ich denke da nur noch mal an die Bankenzusammenbrüche. Ich denke an die Europäische Währungsunion beispielsweise. Und gleichzeitig haben wir wieder eine Feststellung, so wie der Kapitalismus funktioniert, geht es nicht mehr weiter in den Industriestaaten. Wir erleben auch wieder das Suchen und Ausprobieren von alternativen Formen. Ob es Carsharing ist, ob es vegan ist oder wieder mehr hin zu handgemachten Naturprodukten und. Ja, auch der Schrebergarten ist ein Teil davon, wo man wirklich dann auch sieht, dass viele Menschen sagen, nein, also in dieser radikalen Markt- und Kapitalwelt möchte ich nicht mehr leben. Die Werte, die dort vermittelt werden, Wachstum, bringen mir persönlich gar nichts mehr und weltweit gesehen die Erde in die Katastrophe. Und das bettet sich für mich genau ein hier. Und in diesem Zusammenhang haben wir dann eben auch dieses querdenkende Milieu, das eben aus einem bürgerlichen Spektrum kommt, die eben diese Teile von Lebensreform mit verinnerlicht haben. Und die zweite Lebensreformbewegung, sei der Vollständigkeit halber nur kurz nochmal erwähnt, die haben wir in den 60er, 70er Jahren erlebt. Und Ausdruck davon ist ja unter anderem auf parlamentarischer Ebene die Partei der Grünen, wo man genau all diese Strömungen, die ich eben gerade kurz umrissen habe, mit rechten Ressentiments, alles wiederfinden konnte. Es hat relativ lange gedauert, bis man die rechtsextremen Kräfte innerhalb den Grünen in der Anfangsphase herausgedrängt hat. Mit dem antiaufklärerischen Denken beginnen die Schwierigkeiten. Das meine ich auch ernst. Also ich betone dort auch extra nochmal Georg Lukács beispielsweise, ein Buch, was leider nicht sehr oft mehr erinnert wird, Die Zerstörung der Vernunft, wo er genau auf viele deutsche philosophische, esoterische, lebensreformerische Positionen und Autoren eingeht und da dann höflich darauf hinweist, ja, in der letzten Konsequenz, wenn die Vernunft zerstört ist, das Antiaufklärische da ist, darüber entscheidet eine Philosophie oder eine Religiosität über ihre Stellung zum Menschen für die Welt. Und er betont in dem Kontext auch, im schlimmsten Fall kann es faschistisch reaktionär werden. Mit dem Beginn der Industrialisierung ist eine enorm tiefe Erschütterung durch das Bürgertum gegangen, weil man auf einmal gemerkt hat, dass alles, was vorher galt, gesellschaftliche Strukturen, das menschliche Zusammenleben, die Arbeitswelt, die Familien, komplett in Frage gestellt worden sind. Und das ist eher eng verbunden gewesen mit der Hoffnung eigentlich, dass die Aufklärung ja eine rationale, eine bessere Welt schaffen würde. Und das trat nicht ein. Man merkt die Brüche und man redet da in diesem Kontext schon sehr früh davon, dass es ein Reflektivwerden der Moderne gegeben hat, die sich unter anderem auch darin ausgedrückt hat, dass es eine Hinwendung zur Transzendenz, zur Spiritualität als Lösung wiedergegeben hat. Dass man quasi die Entzauberung der Welt wieder verzaubern wollte. Und dort sind dann schon in diesen Zeiten die ersten größeren esoterischen Strömungen in der Mitte der Gesellschaft zum Tragen gekommen. Man hat sich mehr und mehr spirituellen Konzepten und Ideen hingewendet, vor allem beispielsweise der Theosophie. Und da hat man dann versucht, für sich sozusagen seinen Platz in der Welt wiederzufinden. Und da merkte man mit der Zeit aber, dass das gar nicht sozusagen so einfach ist, weil tatsächlich in diesen esoterischen Konzepten auch bestimmte andere Welt- und Menschenbilder zum Tragen kommen, die später dann eben auch dazu geführt haben, dass ein Teil dieser Bewegung beispielsweise dann auch nach rechts gedriftet ist, beziehungsweise ein Teil dieser Bewegung sofort nach rechts gedriftet ist, weil sie dann vermeintliches Germanen- und Heidentum für sich neu entdeckt haben, eine germanische Mystik, und damit wollten sie sozusagen eine Respiritualisierung der Gesellschaft für sich selbst hinbekommen. Und da beginnen sofort eigentlich auch die Ambivalenzen, dass es nicht nur emanzipatorische spirituelle Konzepte gegeben hat, sondern eben auch rückwärtsgewandte Konzepte. Und hier ist bis heute eigentlich das Spannungsfeld, das wir jetzt eben auch gerade bei den Protesten bei der Pandemie sehen, dass da eben dann auch Leute zusammenkommen, wo man am Anfang denkt, wie geht das eigentlich? Wie können die zusammen auf die Straße gehen? Die sind doch ganz unterschiedlich, die haben ganz andere Weltvorstellungen. Nein, dieser Gedanke, dass der Mensch entfremdet wird in der Moderne, finden wir sehr, sehr früh im linken und rechten Denken. Und das ist auch der Grund, warum beispielsweise bis heute in diesen Bereichen Spiritualität und Ökologie immer wieder diese Ambivalenzen aufkommen und eben auch die Allianzen auftauchen können. Ja, in der modernen Gesellschaft ist eigentlich der einzelne Mensch komplett eben als einzelnes Individuum. Und das war genau ein Phänomen, was so eigentlich in seiner Tragweite weder gedacht war noch gelebt wurde. Man hatte ganz hierarchisierte Gesellschaftsformen, man hatte ganz klar zugeschriebene Rollen. Und mit der Moderne begann quasi die Entfremdung des Menschen von sich selbst, von seiner gruppenbezogenen Gemeinschaft bis hin eben auch zu seiner Geschichte und zu seinen Traditionen. Und das ist genau der Punkt, wo dann gesagt worden ist, nein, ich bin nicht nur der Mensch, der konsumiert, ich bin nicht nur der Mensch, der in der Arbeitswelt steht, sondern ich bin ein ganzheitlicher Mensch und ich möchte diese Ganzheit auch erleben und erspüren. Und ich hoffe, wenn ich das so ausdrücke, wird auch deutlich, dass es erstmal ein Grundbedürfnis ist. Das ist noch kein Vorwurf. Ich finde es auch in dieser Debatte immer sehr schwierig, dass sehr schnell, wenn gesagt wird, da ist jemand religiös, spirituell, dass dann gleich gesagt wird, naja, das ist ja kein Wunder, dass der dann sozusagen abdriftet. Es gibt vielleicht ein Grundbedürfnis von Spiritualität und Religiosität, die ist damals sozusagen aufgebrochen und dann hat man versucht, sich wieder zu finden, die Entfremdungen aufzuheben. Den Gedanken findet man übrigens auch schon bei Karl Marx. Karl Marx formuliert das auch sehr vorsichtig. Er redet zum Beispiel eben auch vom Opium des Volkes als in der Form der Religion. Und mit diesem des Volkes meint er eigentlich auch, es ist das eigene Bedürfnis. Es ist nicht nur ein politisch instrumentelles Herrschaftsinstrument Religion, sondern es ist eben auch ein Grundbedürfnis anscheinend von Menschen, in sich sozusagen die Welt zu erklären, eben auch mit Glaubenskonzepten. Es gibt unterschiedliche Formen, wie man sich selbst die Welt erklärt, sein eigenes Sein und auch eben das Wissen des Endes. Einige haben überhaupt gar keine Probleme, in einer rationalen, verwissenschaftlichten Welt sich zu platzieren, andere eben weniger. Und das, glaube ich, ist wirklich nicht per se negativ zu konnotieren, sondern wirklich erstmal zu sagen, nein, so ist es. Menschen haben offensichtlich religiöse Bedürfnisse, um sich selber zu verstehen, ihren Platz in der Welt zu verstehen. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo mir zum Beispiel es in der Debatte sehr geholfen hat, sich eher auf Erich Fromm zu beziehen, der zwischen autoritärer und emanzipatorischer Religion unterschieden hat. Und schon die beiden Worte deuten es an. Es kann religiöse Konzepte geben, die Menschen befreiend für sich finden, empfinden, dass sie sich damit weiterentwickeln können, emanzipieren können. Andere Konzepte sind so hierarchisiert, dass man sich beispielsweise einem spirituellen Guru unterwerfen muss. Also man eben eigentlich nur einer Autorität hörig ist und dementsprechend dann eigentlich sich nicht weiterentwickelt. Und das, glaube ich, hilft für diese Debatten, auch wie wir sie aktuell führen, vielleicht ein bisschen weiter. Nämlich zu akzeptieren, dass Religion, Spiritualität ein Bedürfnis von Menschen ist. Das heißt nicht, dass man beispielsweise George Lucas, Georg Lucas nicht folgen kann, wo er explizit herausarbeitet, dass die Zerstörung der Vernunft ein zentrales Element ist für eine faschisierte Gesellschaft. Aber auch er betont erstmal, dass es dieses Bedürfnis offensichtlich bei Menschen gibt. Bei der Entzauberung der Welt hat es tatsächlich sehr früh schon Personen gegeben, die sich dann einem Germanen-Heidentum hingewendet haben. Dabei muss man auch schon gleich betonen, dass man eigentlich gar nicht sehr viel über die Religiosität des Heiden- und Germanentums weiß. Es ist sehr viel konstruiert und zusammengebaut, sage ich jetzt mit aller Vorsicht. Und da hat man dann versucht, sozusagen nicht nur sich selbst einen Platz zu finden, sondern eben auch eine Gemeinschaft zu konstruieren, eine uralt natürlich gewachsene Gemeinschaft, die ich zu schützen und zu bewahren gelte. Da redete man dann auch von den geistigen Ahnen, von denen man sich entfremdet hätte durch die moderne Welt. Und bei den harten Argumentationen hieß es dann eben auch gleich, dass fremde Götzen, fremder Glaube sozusagen uns entfremdet hätte. Und da ahnt man schon, das geht gegen das Christentum, aber es geht vor allem gegen das Judentum. Und in dieser Kombination hat es dann tatsächlich eben auch die Position gegeben, dass die Moderne ein jüdisches Projekt sei, um die Menschen sozusagen zu beherrschen. Und da hat man dann beispielsweise den arischen Mythos entgegengestellt, wo es dann versucht worden ist, ja, herzuleiten, dass der Arier eben der Kulturschaffende schon immer in der Welt gewesen wäre und. Innerhalb dieser völkisch-heidnischen Bewegung oder völkisch-religiösen Bewegung es hat natürlich in dieser Bewegung unglaublich verschiedene esoterische, spirituell motivierte Konzepte gegeben. Ein zentrales ist damals sehr früh gewesen die Theosophie. Helena Petrovna Blavatsky hat die Theosophie im Wesentlichen entwickelt und sie hat unter anderem aber eben auch eine Wurzelrassentheorie entwickelt, wonach es eben ja höher- und minderwertige Wurzeln, Rassen geben würden von Menschengruppen. Und sie hat unter anderem dann auch sehr früh postuliert, dass es eben auch ein berechtigtes Absterben von Rassen geben würde. Beispielsweise dann eben auch von Menschenrassen, wie sie das dann genannt hat, Wurzelrassen, wo wir eigentlich sagen würden, die sind alle in Entwicklungsländern, wie es damals hieß. Und damit hat sie dann eben auch begründet, dass es völlig normal sei, dass bestimmte Menschengruppen aussterben würden, weil quasi das Karma es bestimmt hätte, ihr Schicksal sei abgelaufen. Dieser Mythos ist tatsächlich enorm verbreitet gewesen in verschiedenen anderen esoterischen Gruppen, im Übrigen auch in der Anthroposophie. Rudolf Steiner war ja unter anderem erst bei der Theosophie und hat aus der Theosophischen Gesellschaft in Deutschland dann eben die Anthroposophische Gesellschaft entwickelt und hat einzelne Konzepte auch aus der Theosophie übernommen, wie unter anderem die Wurzelrassentheorie. Das ist auch einer der Gründe, warum es immer wieder sehr, sehr lange schon eine sehr harte Debatte gibt, inwieweit es rassistische Positionen bei Rudolf Steiner in den zentralen Schriften gibt. Der Begriff Identität ist dort zentral, aber ist nicht in dem Kontext gewesen, wie wir ihn heute beispielsweise aktuell diskutieren. Natürlich war mit Entfremdung des Menschen vom Menschen auch gemeint, dass er sozusagen aus seinen Werten und Traditionen, aus seinem Lebensraum entfremdet würde. Und das müsste aufgehoben werden. Wir haben eine unglaublich tiefe, tiefe Sehnsucht innerhalb diesen spirituellen und esoterischen Konzepten, wo man wirklich sagen muss, sie wollen in eine vormoderne Welt. Ich finde im Übrigen ist auch immer sehr interessant, dass bei den Reinkarnationskonzepten beispielsweise auch immer wieder dann Personen sagen, sie waren früher was Besonderes, ja, oder. Und die meisten, die ich zumindest kennengelernt habe in dem Bereich, waren keine Personen, die unter anderem sagen, naja, ich war früher einfach nur Stallknecht, ja, sondern man war immer schon was Besonderes. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo man wirklich merkt, es geht eben nach einer Sehnsucht nach einer geschlossenen, harmonischen Welt, einem ganzheitlichen Verbundensein mit allem, was man als Welt ausmacht, mit den Energien, mit den Strömungen, mit der Wärme. Und das ist tatsächlich eben der Punkt, wo man dann eben sieht, wir reden eigentlich hier von tiefen Grundbedürfnissen von Menschen, die eben in einer modernen Welt sich nicht erfüllt sehen. Das ist im Übrigen auch ein Aspekt, der gerade sehr massiv diskutiert wird, meines Erachtens auch zu Recht, dass nämlich die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen von einem großen Teil von solchen Menschen getragen werden. die zutiefst verunsichert in dieser modernen Welt sind und jetzt auf einmal ahnen und befürchten und dran glauben, dass diese Welt sozusagen mehr und mehr noch radikaler würde, noch mehr Kälte ausstrahlen würde, noch mehr Bevormundung, eben noch mehr Diktatur, weswegen die auf die Straße gehen, weil sie eben eine ganzheitliche, harmonische Welt suchen. Es ist ja nicht ohne Grund, dass dort von Liebe, Herzensliebe, dass dort auch verschiedene esoterische Schriften auf einmal rezipiert werden in den Reden oder darauf angespielt werden. Da merkt man eben, das hat eine ganz tiefe Verwurzelung und das beginnt tatsächlich Anfang des 19. Jahrhunderts, diese Verunsicherung und Besorgung. Naja, der Großteil der Bevölkerung, auch wenn man sieht, dass jetzt aktuell gerade der Zuspruch zu den Corona-Maßnahmen sinkt, aber der Großteil der Bevölkerung ist doch wirklich eher sehr skeptisch gegenüber diesen Skeptikern. Man ist doch eher bereit zu sagen, Moment mal, die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind so, dementsprechend wird gehandelt, dementsprechend sollten wir uns verhalten. Aber wir erleben eben beides. Wir erleben halt Menschen, die sagen, okay, uns hilft hier die Wissenschaft. Da kann man trotzdem auch wissenschaftskritisch sein. Und dann gibt es eben diejenigen, die wirklich denken, die Wissenschaft ist das Herrschaftsinstrument, um uns zu beherrschen. Und beides ist aktuell zu erleben. Und nur weil die Skeptiker und Corona-Leugnerinnen lauter sind, heißt das noch lange nicht, dass sie wirklich mehr sind. Fakt ist eher, dass wir gerade doch erleben konnten, dass viele Menschen jetzt auch noch mal wahrnehmen, wie Wissenschaft funktioniert. Auch in Talkshows haben wir das sehen dürfen. Ich fand es zum Beispiel sehr interessant, wie ein renommierter FDP-Politiker sich maßlos aufregte, dass ein Wissenschaftler eine Woche vorher das gesagt hat und eine Woche später das sagt. Und dann ein Wissenschaftler ihm höflich erklärt, naja, das sei Wissenschaft. Das waren die Erkenntnisse, wir haben weiter geforscht und wir haben neue Erkenntnisse. Also sind wir bereit, eben der Wissenschaftslogik folgend unsere Strategien zu ändern. Und das erleben wir ja auch gerade, dass tatsächlich eben spürbar wird, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert, was viele Menschen, glaube ich, vorher gar nicht so sehr wahrgenommen haben. Auch mit aller Vorsicht gesagt, tatsächlich ist es ja so, dass wir eigentlich eine dritte Lebensreformbewegung erleben. Wir haben die Lebensreformbewegung, die wir Anfang des 19. Jahrhunderts hatten, wo wir schon rechte und linke Positionen erleben konnten. Aber man kann das vielleicht auch nochmal ganz deutlich sagen, die Bedürfnisse, ja, nach einem kollektiven Leben, nach einem gemeinschaftlichen, gleichberechtigten Handeln, einer Wertschätzung von allen Menschen zueinander, ist ja auch ein Bedürfnis, was eben erfreulicherweise eigentlich das Grundkonzept von linken Ideen ist. Und wir haben dann ja eben diese tiefe Sehnsucht dann aufbrechend, meiner Meinung nach, in der zweiten Lebensreformbewegung in den 70er Jahren, wo wir dann nämlich als parteipolitische Ausformung die Grünen haben. Aber was sind dort alles für Lebensentwürfe probiert worden, miteinander besser klarzukommen? Der Psychoboom, den man damals gehabt hat, oder auch die Selbsterfahrungsprojekte, die es gegeben hat. Und genau das erleben wir heute auch. Aber wir erleben bei diesen Pandemieprotesten, dass tatsächlich hier jetzt Leute dann nach rechtsaffin mehr sind. Und das ist, glaube ich, der zentrale Unterschied gerade aktuell. Aber diese Sehnsüchte nach Verzauberung, nach Harmonie, nach einer Welt jenseits von Kälteströmen, unglaublich tief. Und sie sind auch tatsächlich die großen utopischen Gedanken. Und ich glaube, dass hier in Kooperationen, sei es im kleineren Rahmen, im größeren Rahmen, sehr wohl eben eine Verzauberung hoffentlich zu erreichen ist, weil man eigentlich vielleicht auch das Wunder von Menschsein eigentlich gar nicht mehr so wertschätzt. Und vielleicht ist das ein Gedanke, wie ich zum Beispiel von Tokotronic einen Satz im Kopf habe, pure Vernunft darf niemals siegen. Ich würde es einfach nur ergänzen, blanker Irrsinn aber auch nicht. Und da drin sehe ich die Ambivalenz, ja, den Mut zu haben, unvernünftig zu sein, zu auszuprobieren, aber dann rational zu schauen, was bringt es uns? Bringt es uns das als Menschen weiter? Bringt es uns das als Gruppe weiter? Und da habe ich eher das Gefühl, da wird doch gerade viel, viel mutiger auch versucht, wieder neue Wege zu gehen, als vielleicht in den letzten 20, 30 Jahren. Schon vor wenigen Jahren geisterten Nachrichten durch die Ticker, die dauerempörten Wutbürger jener Partei, die sich da schamlos als Alternative empfiehlt, würden auf ihren Kongressen und Wir sind das Volksaufläufen alternative Informationsquellen propagieren, nämlich freie Medien. Wir waren not amused. Schließlich ist das Etikett freies Radio seit jeher leidenschaftlich links konnotiert, also aufklärerisch, kritisch, emanzipatorisch und eben nicht Lieferant von identitärem Ressentiment und rassistischem reaktionärem Dünkel. Nun wurde es im Zuge der durchgeknallten Szene illustrer Corona-Leugner und weiterer so Pseudolinker wie kryptorechter Umtriebe auf sogenannten Hygienedemos, nun wurde es noch bunter. Unser herzallerliebstes Q droht von einer obskuren Idiotensekte gekapert zu werden. Es geht um QAnon. Das Q als emblematische Abkürzung steht dabei gleichermaßen für Question bzw. Questioning, also das Fragen oder Infragestellen. Eigentlich kein unsympathisches Herangehen, diese sokratische Methode, denn die Welt in ihrer derzeitigen Verfasstheit in Frage zu stellen, das treibt uns ja auch seit vielen Jahren schon höchst verbindlich um. Doch mit QAnon verhält es sich ganz anders. Wessen Denkapparat aufgrund verflixt verstaffelter Alltagsroutine nicht mehr zwischen Realität und dem Bourne-Ultimatum unterscheiden kann, zwischen der Handwerkskammer und Area 51, zwischen Chemnitz und Gotham City, zwischen Betriebswirtschaft und Illuminatenquatsch, zwischen internationaler Diplomatie und dem Da Vinci Code, bei dem wird es schon schwer zu beurteilen, ob hier ein sogenannter Verschwörungstheoretiker vorliegt oder schon ein properer Verschwörungspraktiker. Wobei das Wort Verschwörungstheoretiker solchen Pfeifen aber noch zu viel Ehre antut, sind sie doch nur Verschwörungsgläubige, die allen Kriterien von Rationalität und analytisch prüfendem, geschweige denn kritischem Verstand abhold sind. Während es nie dumm ist, sich zu fragen, was passiert hier eigentlich, wie ist diese Welt beschaffen, was hält sie in Bewegung, fragen die selbsternannten Querdenker, noch ein Q, immer nur, wer steckt dahinter, wer ist schuld, wer zieht die Fäden, wer führt uns hinters Licht? Einen wirklichen Begriff vom Licht, vom Verstehen, von Aufklärung und Kritik, von Gesellschaft und Ideologie haben sie natürlich nicht. Die Definition von Bösewichtern ist ihr tiefstes psychisches Bedürfnis. Ihre Wahlweise auf Bill Gates oder George Soros, auf Drosten oder Merkel, die Globalisten oder ganz schlicht auf die Politiker zulaufenden Allmachtsprojektionen sind aberwitzige Karikaturen von cui bono-Szenarien. Immer sind die da oben schuld, das angebliche Establishment. Mit ihrem Chef sind die Speichellecker aber per Du. Die nationale Wirtschaft ist heilig und muss brummen. In ihren unglücklichen Köpfen verknäulen sich Desinformation und der große Austausch, Kinderhandel und Corona, allseitige Verschwörung, Volksverrat, Umvolkung und Volksempfinden, Propaganda und Pizzagate zu einem so abenteuerlich paranoiden Rhizom, dass Worte wie abstrus schon lange nicht mehr hinreichen. Ihr Wahlspruch »Where we go one, we go all« »Einer für alle, alle für einen« erinnert in genauso lächerlicher Weise an die gute alte Zeit der drei Musketiere, wie die sattsam bekannte Psychogrinsemaske der Anonymous-Bewegung. Schon seit längerem scheint sich das Urteilsvermögen der menschlichen Hirnwindungen reziprok zu den steigenden Datenübertragungsraten zu entwickeln. Die Entzauberung der Welt. Es mischt sich vieles bei Verschwörungsfantasten, Impfgegnern und Querdenkern. Im Jahr 1917 beschrieb Max Weber in seiner Schrift »Wissenschaft als Beruf« die Entzauberung der Welt durch intellektuelle Rationalität und Wissenschaft. Die Wissenschaft führe nicht so sehr zu einem allgemeinen Wissen, sondern vielmehr zum Wissen davon oder dem Glauben daran, dass man, wenn man nur wollte, es jederzeit erfahren könnte, dass es also prinzipiell keine geheimnisvollen, unberechenbaren Mächte gäbe, die da hineinspielen, dass man vielmehr alle Dinge, im Prinzip, durch Berechnen beherrschen könne. Man weiß es vielleicht nicht, zum Beispiel, was es mit Quantenphysik auf sich hat, oder warum das Tauschverhältnis isolierter Warenproduzenten eine über ihnen stehende fremde gesellschaftliche Macht erzeugt, die man Entfremdung nennen muss, oder warum der Toast immer auf die gebutterte Seite fällt. Man weiß es also vielleicht nicht, aber es steckt eine Gewissheit des Wissens darin, wie einstmals die Götter sollen nun das Berechnen können, die letzte Instanz der Herrschaft sein, die die unendlich suggestive und widersprüchliche Welt zusammenhält. Dieser Glaube an das Wissen war untrennbar mit dem Aufstieg des Industriekapitalismus verbunden. In der entzauberten Welt zu leben, fiel dessen Nutznießern leicht. Denn nur als Entzauberte konnte die Welt in Besitz, Rohstoff, Arbeitsplatz und Vergnügungspark verwandelt werden. Aber diese Entzauberung war kein vollständiges, kein glückliches und schon gar kein demokratisches Projekt. Es blieb an den Profit, den Glauben an Fortschritt, an Wachstum und Wohlstand gebunden. Bei jeder Krise rumorte es und verlangte nach der Rückkehr der alten Geister und der alten Bilder. Und am Ende kehrt sich sogar noch einmal alles um, während die Entzauberung der Welt als Bestandteil ihrer Zerstörung erkannt wird, sind es gerade die WissenschaftlerInnen, die die Grenze der Berechenbarkeit aufzeigen. Nicht nur der neue Populismus hält der Aufklärung entgegen, die Welt ist noch unberechenbarer und noch ungewisser geworden. Damit sind gleich zwei Voraussetzungen für die antirationale Reaktion gegeben: der Hass auf eine Wissenschaft, die nicht zur erhofften neuen Autorität von Schutz und Gewissheit geworden ist, und die Sehnsucht nach einem alten Wissen, das nicht aus Distanz und Abstraktion, sondern aus Verschmelzung mit der Welt gewonnen worden sein soll. Gewiss kann man an der Erzählung von der Entzauberung der Welt durch Wissenschaft und Intellektualität durchaus zweifeln. Niemand ist so fasziniert vom Geheimnisvollen in der Natur wie Wissenschaftler, die ziemlich genau wissen, dass sie jedes Rätsel nur lösen, indem sie dahinter noch viel größere Rätsel auftun. Und die Intellektuellen, die man wegen ihrer spöttischen Kritik gegenüber allem mystifizieren fürchtet, kommen ohnehin meist im Doppelpack mit Poeten, Malerinnen, Musikern und anderen semantischen Zauberkünstlern. Von Max Webers Feststellung führt ein, vielleicht nicht ganz direkter Weg zur Dialektik der Aufklärung, in der Adorno und Horkheimer den Glauben an das Wissen können durchaus als Wahn verstanden. Die Welt ins Reich der Tatsachen einzusperren, war nie eine besonders gute Idee. Wer oder was aber wäre das Subjekt einer solchen Entzauberung? Und wem oder was dient die entsprechende Erzählung? Dass die Welt nicht durch Wissenschaft und intellektuelle Kritik, sondern durch Kapital und Arbeit und ihren verhängnisvollen Zusammenhang entzaubert wird, könnte man glatt als linkes Klischee abtun. Als linksradikal-romantisches jedenfalls, denn, nicht wahr, dem Staatssozialismus war die Entzauberung der Welt doch noch viel mehr Anliegen als dem bürgerlichen Liberalismus. Und da ging das Projekt der zur Staatsraison gewordenen Aufklärung noch gründlicher schief. Jedenfalls erwies es sich, dass die Entzauberung der Welt weder mit Erkenntnis noch mit Vernunft zu verwechseln war. Als Ideologie gebiert die Idee der Berechenbarkeit seit jeher kolossale Ungeheuer und eine bessere Brutstätte für Irrationalität als repressive Entzauberung kann man sich nicht vorstellen. Mit der Entzauberung der Welt verhält es sich ähnlich wie mit der Entfremdung der menschlichen Produktivität. Die Mittel, die zu ihrer subjektiven Überwindung entwickelt werden, erweisen sich als objektive Verstärkungen. Man flüchtet nur zum Beispiel in den Traum von der Nichtentfremdung. Der eine schaut billiges Fernsehen, die andere hängt sich teure Kunst ins Loft und entfaltet dabei neue Kräfte der Entfremdung. Man will zurück zur Natur und landet im Disneyland. Und um die Seele vor der freudianischen Kränkung zu schützen, sucht man nach Geistern der Ganzheitlichkeit und wahrhaftig Heil bei esoterischen Kulten. Die Suche nach einer Wiederverzauberung der Welt offenbart sich da als böse Reaktion. Nicht nur postchristliche Utopisten im Geist von Ernst Bloch argwöhnen es, wie, wenn die Welt von allen guten Geistern verlassen sei, die Bösen aber geblieben wären, wie, wenn andersherum die ökonomisch-technische Vernunft im Wettlauf mit den Ungeheuern stünde, wie, wenn andersherum die ökonomisch-technische Vernunft im Wettlauf mit den Ungeheuern stünde, die sie selbst erzeugt und nie ganz domestiziert hat. Es mischt sich so vieles in den Szenen und Bewegungen der Impfgegner, der Verschwörungsfantasten und Querdenker, dass ihnen mit einer Theorie gewiss nicht beizukommen ist. Eines der verbindenden Elemente indes scheint die tiefe und aggressive Ablehnung der beiden Kräfte, die man fälschlich, wie gesagt, für die Entzauberung der Welt verantwortlich gemacht hat, die Wissenschaft und die kritische Intelligenz. Wo man es verabsäumt hat, an der Stelle des vergangenen Zaubers einen Zauber der Vernunft zu finden, kehren die Geister der Entzauberung als gruselige Karikaturen zurück. Dass sie sich so anstandslos mit anderen Geistern der Antimoderne verbünden, wundert da nicht. Um 6 sprach der Spritti, Fruchtfliegen raus, Flaschen weg und dann ins Fitti. Ich bin verwirrt, ich hab Couscous im Gehäuse. Ich bin verwirrt, ich hab Couscous im Gehäuse. Ich denke, Bismarck kommt jetzt in die Oberstufe. Wissenschaft, oh, ist eine Meinung, die muss jeder sagen dürfen. Wissenschaft, oh. Hier bin ich richtig, will mir scheinen. Der Aluhut, der steht dir heute richtig gut. Tut, tut, tut, tut, tut, tut. Ich bin für ein Selfie von der Klippe gefallen. Wissenschaft, oh, ist eine Meinung, die muss jeder sagen dürfen. Wissenschaft, oh. Ich hatte Die Krankheit ist in der kritischen Theorie der menschliche Grundzustand, der auf seine Abschaffung drängt. Der Schmerz, das Leid, die Fragilität und die Verletzlichkeit des Körpers gelten der kritischen Theorie letztlich als der Einspruch und in gewissem Sinn die Rebellion gegen die Umstände, die sie verursachen oder verschlimmern. Das Bedürfnis, Leiden beredt werden zu lassen, ist Bedingung aller Wahrheit, schreibt Theodor W. Adorno in seinem letzten großen Werk der negativen Dialektik und begründet dies so: Denn Leiden ist Objektivität, die auf dem Subjekt lastet, was es als Subjektivstes erfährt. Sein Ausdruck ist objektiv vermittelt. Dass Moral und Solidarität einem Grund entspringen, der als körperlicher und damit grundlegend leiblicher in gewissem Sinne vorpolitisch ist, auch wenn er stets politische Form annehmen muss, um wirksam zu werden, betont auch Max Horkheimer 1970 in einem Gespräch mit Ottmar Hersche, das unter dem Stichwort »verwaltete Welt« bekannt geworden ist. Die Aufgabe ist, die Solidarität der Menschen zu schaffen, die dem Tode gegenüberstehen, und gemeinsam daran zu arbeiten, die Endlichkeit in gewisser Weise wenigstens zu verbessern. Nun könnte man, fährt Horkheimer fort, fordern, ja, aber man muss doch das Gute, die Endsituation bezeichnen können, und ich glaube, das vermag man nicht. Man vermag immer nur, auf die Übel zu verweisen, die abzuschaffen sind. Die Endlichkeit zu verbessern umfasst notwendig das Bewusstsein, dass die Menschheit in dieser Endlichkeit befangen ist, auch wenn sie statt Klauen und Fühlern ein deutlich vielseitigeres Organ zur Daseinsbewältigung entwickelt hat, den Verstand. Ein Organ, das das Dasein nicht nur so wie es ist bewältigen kann, sondern dessen Bedingungen zu verändern, also das Leid, die Krankheit, die Notdurft zu lindern vermag. Ja, in etwas utopischer Sicht sogar den Grundzustand des bloß Natürlichen, sich gegenseitig zu zerfleischen, wie Adorno sagt. Daraus folgert Horkheimer die zumindest materialistische Einsicht in die Identität des Lebenden schlechthin, die lang vor dem Sterben Solidarität mit aller Kreatur zu begründen vermag. Jeder ist noch mit dem schwächsten Wesen eins. Von dieser gleichermaßen naheliegenden wie ausgreifenden Einsicht scheint vieles, was sich derzeit im Zusammenhang mit der Frage, wie sich die Covid-19-Pandemie bekämpfen lasse, als Gesellschaftskritik äußert, weit entfernt zu sein. Das Problem ist nicht mehr der klassische wissenschaftliche Rassismus, der sich um einen biologisch und naturklassifikatorisch stichhaltigen Nachweis bemühte, dass Mensch nicht gleich Mensch sei, denn der hat sich unwiderruflich diskreditiert. Dennoch hat sich sowohl die Einsicht in die körperliche Identität des Menschen als auch die daraus abzuleitende Solidarität mit der eigenen Gattung nur unzureichend durchgesetzt. Denn das, was sich seit Ausbruch der Pandemie als Kritik an den gewiss unzulänglichen und eher widerwillig ergriffenen Maßnahmen zu deren Bekämpfung präsentiert, stellt noch das allermindeste Postulat menschlicher Gleichheit in Frage. Epidemiologisch betrachtet darf die Menschheit spätestens seit dem 19. Jahrhundert als ex negativo geeint gelten. Das Immunsystem von Menschen, noch der am weitesten voneinander entfernt lebenden Populationen, hat sich angeglichen. Als Wirtstiere für Viren sind wir alle gleich. Unbeschadet der Tatsache, dass sich die einen aus ökonomischen Gründen besser zu schützen vermögen als die anderen, und auch unbeschadet der Tatsache, dass der eine individuelle Organismus die Infektion überleben mag, während der andere an ihm zugrunde geht. Aus welchen Quellen entspringt dann aber die verbreitete Ignoranz, die sich so hartnäckig gegen die vom neuartigen Coronavirus negativ bestätigte Gleichheit alles dessen sträubt, was Menschenantlitz trägt? Eine Ignoranz, die noch absurder anmutet, wenn man bedenkt, dass vor den Viren nicht nur alle Menschen gleich sind, sondern letztlich alles Lebende, denn es gibt so gut wie kein Lebewesen, das nicht von Viren befallen würde. Der Wissenschaft sind derzeit etwa 1,8 Millionen die Erde bevölkernde Arten von Lebewesen bekannt, die mit Virusinfektionen zu kämpfen haben. Die Viren selbst, die meist nicht als Lebewesen angesehen werden, weil sie sich nicht selbsttätig vermehren können, sondern eine geeignete Wirtszelle benötigen, bilden hingegen weniger als 10.000 Arten, die Pflanzen, Pilze, Tiere, Einzeller und Bakterien gleichermaßen zu infizieren fähig sind. Relativ wenige Arten von Viren können also eine x-fach höhere Zahl von Lebewesenarten mit Erfolg befallen, das heißt zur eigenen Fortpflanzung benutzen. Sie sind also fähig, von einer Wirtsart zur anderen überzutreten, man spricht von Spillover. Deshalb kann ihr Einfluss auf die Naturgeschichte und damit auch auf die menschliche kaum hoch genug veranschlagt werden. Das gilt historisch gesehen auch für Bakterien, die, wie beispielsweise der Pesterreger, horrende Todeszahlen gefordert haben und zum Zusammenbruch ganzer Zivilisationen führten, etwa der römisch-spätantiken oder der hochmittelalterlichen, deren Kollaps zur Trennung von Produzent und Produktionsmittel führte. Der Biss des Rattenflohs trug in gewisser Weise zur Entstehung des Kapitalismus wesentlich bei und zeigt, wie eng und untrennbar verflochten Natur- und Gesellschaftsgeschichte sind und wie ernst die marxische Definition von Gesellschaft als organisiertem Stoffwechsel mit der Natur zu nehmen ist. Viren sind dann besonders gefährlich, wenn sie auf eine neue, bisher unvorbereitete Art übergehen oder auch von einer Population auf eine andere, die zuvor keinen Kontakt mit dem Virus hatte. Die radikale Dezimierung der voreuropäischen Amerikaner durch Pocken und echte Grippe ist historisch wohl das bekannteste Beispiel für die epidemiologische Wirkung des Kontakts zwischen zuvor strikt getrennten Populationen. Sie belegen aber auch die Problematik des Spillover, denn beide viralen Erreger sind immer wieder aufs Neue von anderen Tieren auf Menschen übergegangen, in sogenannten Zoonosen, und tun es im Fall von Influenzaviren immer noch, wie in jüngster Zeit die asiatische Vogelgrippe und auch die sogenannte spanische Grippe 1918. Die letztere verursachende Variante des Influenzavirus sprang von Wasservögeln, eventuell noch kombiniert mit einem Influenzaerreger bei Schweinen, auf den Menschen über, mit dem Ergebnis, dass je nach Schätzung 3-6% der damaligen Weltbevölkerung an der Influenza starben. Es ist also in zweierlei Hinsicht unverschämt, wenn besonders revolutionär sich Dünkende behaupten, it's just a flu, stupid. Weder war oder ist die Grippe harmlos, noch hat die relativ spät, in den 60er Jahren, entdeckte Familie der Coronaviren etwas mit der Influenza zu tun, auch wenn die Symptome sich teilweise gleichen. Bei Menschen und Hühnern verursachen Coronaviren Atemwegserkrankungen völlig unterschiedlicher Schwere, bei Kühen und Schweinen hingegen Durchfallerkrankungen, die für die Krankheitsbilder SARS und SARS-2 verantwortlichen Viren verursachen Atemwegserkrankungen mit einer relativ hohen Letalität und einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit von dauerhaften Schädigungen und Beeinträchtigungen. Auch hier ist eine Zoonose mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit anzunehmen. Die ursprüngliche Variante von SARS-CoV-2 ähnelt einfach allzu sehr Coronaviren, die Fledermäuse und Schuppentiere befallen. Ein Säugetier, das sein Hauptverbreitungsgebiet in der Südhälfte Chinas hat. Historisch gesehen müssen wohl die Pocken, auch Blattern genannt, als gefährlichste Vireninfektionskrankheit der bisherigen Menschheitsgeschichte gelten. Im späten 18. Jahrhundert starben in Europa jährlich 400.000 Menschen an den Pocken. Weitere 150.000 erblindeten infolge der Erkrankung. Dass die Pocken seit 1980 als ausgerottet gelten, ist einer Idee zu verdanken, die der britische Arzt Edward Jenner vor ziemlich genau 225 Jahren hatte: die Impfung. Um das menschliche Immunsystem gegen die Menschenpocken zu wappnen, infizierte er die Impflinge mit Erregern der für den Menschen weit weniger gefährlichen Tierpocken. Das aufgeklärte Großbritannien und das revolutionäre Frankreich samt seinen Alliierten erkannten das ökonomische und militärische Potenzial der Entdeckung. Skepsis war jedoch verbreitet, auch erbitterter Widerstand gegen die Impfinfektion mit dem Wundsekret erkrankter Kühe entbrannte mancherorts. Eine deutschsprachige Region stach hier besonders heraus: Tirol, das Napoleon Bayern zugeschlagen hatte. Das frisch gebackene Königreich Bayern hatte 1807 als erstes Land der Welt die Pflicht eingeführt, sich kostenlos gegen Pocken impfen zu lassen. Im stockreaktionären Tirol kursierten alsbald Gräuelgeschichten von Kindern, die nach der Impfung nur noch auf allen Vieren laufen konnten. Prediger hetzten dagegen, dass Gottes Ordnung durch die praktisch erwiesene Nähe von Mensch und Tier durcheinander gerate und dass den Menschen bayerisches Denken, gemeint war damit die Aufklärung, in die Blutbahn gegeben werde. Der Vorwurf lautete also, dass die Impflinge, wie es im Jargon des modernen Irrationalismus heißen würde, gehirngewaschen und umprogrammiert würden. In Tirol brach gegen die Pockenimpfpflicht ein bewaffneter Aufstand aus. Andreas Hofer, der Anführer der Impfgegner, der nach einer verlorenen Schlacht am Bergisel bei Innsbruck schließlich im norditalienischen Mantua erschossen wurde, avancierte in den Jahrzehnten ab 1850 zum gesamtdeutschen Helden, der seine reine Seele gegen die welschen Zudringlichkeiten verteidigt habe. Noch heute ist das deutsch-nationale Andreas Hofer-Lied die offizielle Hymne des österreichischen Bundeslandes Tirol. Die italienische autonome Region Südtirol weigert sich bislang standhaft und aus besten Gründen, das Lied bei offiziellen Anlässen singen zu lassen, wie es immer wieder aus der deutschsprachigen Bevölkerung gefordert wird. Aber nicht nur der Hofer-Mythos hält sich dort hartnäckig. Dasselbe gilt auch für die Impffeindschaft, die in Südtirol um ein Vielfaches verbreiteter ist als in den vom Lebensstandard her vergleichbaren Gebieten des sonstigen italienischen Nordens. Südtirol ist bei der Impfquote das Schlusslicht unter den italienischen Regionen. Ende Juli war noch knapp die Hälfte aller Südtiroler ohne jede Corona-Impfung. Die Impfverweigerer rekrutieren sich nahezu ausschließlich aus der deutschsprachigen Bevölkerung. Diese ist es auch, die dafür sorgte, dass die italienischen Proteste der Covid-19-Verharmloser bzw. Leugner im kleinen Bozen besser besucht waren als in den meisten Großstädten des Landes. Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher führt diesen Umstand nicht zuletzt darauf zurück, dass die deutschsprachigen Südtirolerinnen und Südtiroler hauptsächlich deutschsprachige Medien konsumieren. Wie kommt es also, dass die voraufklärerische Mentalität nicht nur in Südtirol, sondern eben auch vorwiegend in den deutschsprachigen Ländern, ebenso wie in vielen Regionen Osteuropas, 2 Jahrhunderte Alphabetisierung, Schulbildung und technisch-wissenschaftlichen Fortschritt überlebt hat? Besser gefragt, wie kommt es, dass nach diesen 2 Jahrhunderten solcherlei voraufklärerische Mentalität wiederbelebt wird und neue Konjunktur bekommt? Wie kommt es also, dass die Motive, die einen Andreas Hofer bewegt haben, den Manifestationen und Aussagen heutiger Impfgegner so frappierend ähneln, obwohl die Ausrottung der Pocken ebenso wie die Zurücktrennung von Polio und Diphtherie den Nutzen des Impfens in großem Maßstab derart eindrucksvoll erwiesen hat? Denn hatten die Impfgegner des frühen 19. Jahrhunderts teuflische Komplotte gegen die göttliche Ordnung gewittert und die Vertierung des Menschen gefürchtet, so raunen sie heute von Verschwörungen, behaupten etwa, dass Bill Gates und Mark Zuckerberg das Coronavirus in die Welt gesetzt hätten, um Geschäfte zu machen. Auch wiederholen sie unbeirrt alle möglichen Legenden, unter anderem heißt es, durch die Verabreichung von Covid-19-Impfstoffen reicherten sich Nanopartikel im Körper an. Dabei musste jede halbwegs vernünftig begründbare Skepsis gegen die rasch entwickelten mRNA-Impfstoffe mittlerweile durch die Auswertung hunderter Millionen Datensätze längst ausgeräumt sein. Wie kommt es schließlich, um es mit einer boshaften Formulierung Niklas Luhmanns zu sagen, dass die Geschichte der Emanzipation zur Vernunft in die Emanzipation von der Vernunft mündet? Keinesfalls kann man bei Corona-Verharmlosern und Leugnern im heutigen Europa von unverschuldeter Unwissenheit reden, die man den tiefgläubigen Tiroler Bauern von einst noch zubilligen könnte. Vielmehr muss man wohl ein Nichtwissen-Wollen annehmen, man muss in anderen Worten von einem verbreiteten Widerwillen ausgehen, seinen Verstand sachgerecht zu gebrauchen, also einer äußeren Sache wie einem neuartigen Virus angemessen. Man muss anders gesagt von einer ebenso verbreiteten Neigung ausgehen, sich nicht am Objekt zu orientieren, sondern am subjektiven Befinden. Es herrscht offenbar die Neigung vor, starre, unterkomplexe Denkschemata psychischen Ursprungs, wie die Idee, dass sich finstere Mächte gegen die je eigene Freiheit verschworen hätten, an die Stelle dessen zu setzen, was man gemeinhin Realitätsprüfung nennt. Man muss schließlich wohl von einer Art Drang ausgehen, sich prinzipiell frei zu machen vom Vorrang des Objekts, von den Konsequenzen der Logik, den Versagungen des Realitätsprinzips, das dem Individuum die Vorstellung seiner Größe, Macht, Einzigartigkeit nimmt und das es dazu verhält, auf rücksichtslose Befriedigung eigener Triebe zu verzichten und Kompromisse und Ersatzbefriedigungen zu akzeptieren. Also zu sublimieren, wie Freud sagen würde. Ähnlich wie der Antisemitismus, der nicht umsonst historisch oft dort verbreitet war, wo heute die sogenannten Impfskeptiker stark sind, verweist auch die Irrationalität, die dem klassischen Antisemiten so eigen ist wie dem Verschwörungsgläubigen und dem medizinischen Scharlatan, darauf, auf die Erkenntnisse der Psychoanalyse zurückzugreifen, als jene Disziplin, die sich bemüht, die Antriebskräfte irrationalen Verhaltens in die Sprache wissenschaftlicher Rationalität zu übersetzen. Auch Adorno hatte sie bei seinen Untersuchungen zum autoritären Charakter als unvermeidlich angesehen, weil Menschen Befriedigungen, die irrationale Meinungen gewähren, allzu häufig dem rational begründbaren Verfolg von Eigeninteressen vorziehen. Diese Neigung zeigt sich kaum je deutlicher als bei der Corona-Skepsis. Dem objektiven Interesse der Gesund, sprich Selbsterhaltung, wird hier wieder jede naturwissenschaftliche Kenntnis die Freiheit vorgezogen. Es ist das meistgebrauchte Schlagwort der genannten Milieus Meinungsfreiheit, also die Freiheit seiner Ansichten nicht an objektiver Notwendigkeit, sondern allein am inneren Antrieb auszurichten. Handlungsfreiheit, also die Freiheit, keine Rücksicht auf die Existenz anderer und überhaupt ihr Recht zu existieren mehr nehmen zu müssen. Angstfreiheit. Also die Freiheit, solche Rücksichtslosigkeiten als mutigen, ja heroischen Akt herauszustellen. Schließlich die Freiheit des unabhängigen Denkens. Also die Freiheit, seine Meinung keinerlei Reflexion zu unterziehen und sich wechselseitig in offensichtlich paranoiden Vorstellungen von Verschwörungen und Komplotten, von Geheimwissenschaften und Geistheilungen zu überbieten. Man kommt wohl nicht darum herum, Adornos damalige Prämisse auch heute zu akzeptieren. Die objektive Situation des Individuums kommt als Ursprung solcher Irrationalität kaum in Frage. Besser sieht man sich dort um, wo die Psychologie bereits die Quelle von Träumen, Fantasien und Fehlinterpretationen der Welt gefunden hat, nämlich in den verborgenen Bedürfnissen der Charakterstruktur. Dabei, so die These, bietet Freuds 1914 eingeführtes Konzept des Narzissmus die beste Grundlage, weil es sich mit den Ursachen jener Haltung befasste, die hier unter Freiheit firmiert. Narzissmus impliziert in diesem Kontext freilich nicht die Sorte von moralischem Vorwurf, die man gegen kleinere oder größere Egoismen oder Eitelkeiten erheben kann. Mit seinem Konzept des Narzissmus zielt Freud vielmehr auf die Ursachen einer systemischen Wahrnehmungsverzerrung, einer Eintrübung des Verstandes mit Hilfe der Mittel des Verstandes. Im Falle der Krankheitsverleugnung, also der Leugnung der objektiven Beschränkung des Subjekts in extremer Form, greift Freuds Grunddefinition, der Größenwahn weist hier den Weg. Die der Außenwelt entzogene Libido ist dem Ich zugeführt worden, sodass ein Verhalten entsteht, welches wir Narzissmus heißen können. Diesen Narzissmus fasst Freud als einen sekundären auf, der mit Verstandesmitteln des reifen Ichs wieder den Zwecken des frühkindlichen Ichs nachgeht, dessen Motiven aber eine erwachsene Gestalt gibt. Zu diesen Motiven zählt Freud hier unter anderem die Überschätzung der Macht von Wünschen und psychischen Akten, wie auch den Glauben an die Zauberkraft von Worten und die Allmacht der Gedanken, kurz die Überzeugung, magische Kräfte gegen die Welt aufrufen zu können. Die notwendige Konsequenz solcher Motivation besteht natürlich darin, die Außenwelt ebenfalls zu subjektivieren, sie von ähnlichen Kräften wie jenen beherrscht zu wähnen, mit denen man ihr gegenübertreten möchte, als Kosmos, der von den Wünschen und Vorstellungen bestimmter Einzelner beherrscht, ja geradezu verhext wird. Deshalb geht solche Wiederherstellung frühkindlicher Vorstellungen der eigenen Größe und Bedeutung mit Gefühlen paranoider Furcht einher, was nur auf den ersten Blick paradox erscheint, wenn das Ich im Zentrum der Welt steht. Die nach dem eigenen Traumbild gebaut ist, nimmt auch alles Unangenehme und Bedrohliche der Welt den Zug des persönlich gegen das Ich Gerichteten an. So schwankt der ausgeprägte Narzisst zwischen Verfolgungswahn und Verschwörungsangst auf der einen Seite und einem ausgeprägten Gefühl eigener Grandiosität, des Enthobenseins von den Ängsten und Rücksichten, die den gewöhnlichen Menschen beengen, auf der anderen Seite. Es ist also, um es wieder mit Freud zu sagen, narzisstische Konsequenz, mit welcher sie alles ihr Ich Verkleinernde von ihm fernzuhalten wissen. Insbesondere gilt das natürlich für alles, was die Autonomie dieses Größen-Ichs objektiv schmälert, erst recht, wenn es etwas wie ein Virus ist, das als geistlose und unscheinbare Instanz dennoch entscheidende Macht über Leben und Tod beansprucht. Diese narzisstische Kränkung darf um keinen Preis hingenommen werden. Das erklärt auch die bizarre Varianz der Deutungen innerhalb dieses Leugnermilieus. Mal sind das neuartige Coronavirus und die von ihm verursachte Krankheit Covid-19 bloß ein Lügengespinst irgendwelcher sinistrer Mächte. Oder diese sinistren Mächte übertreiben zumindest die Gefahr aus ebenso sinistren Zwecken. Dann wieder stellt das Virus zugleich eine gefährliche Waffe dar, die natürlich sinistre Mächte benutzen, um die Bevölkerung wahlweise durch Impfungen zu dezimieren oder durch Maßnahmen der Infektionsverhinderung zu versklaven. Diese Argumentationen, die je nach Gusto und persönlichem Geisteszustand mal in esoterischem Eifer, mal scheinrational als Gesellschaftskritik vorgebracht werden, illustrieren schlagend den eben nachgezeichneten Charakter des Narzissmus, sein Schwanken zwischen Größenwahn und Verfolgungswahn. Prinzipiell aber tendiert der Narzisst ohnehin zu ignoranter Härte. Er fürchtet Alter, Schwäche und Verlust körperlicher Attraktivität nicht allein so, wie es vermutlich nahezu jeder Mensch aus gutem Grund tut, sondern leugnet vielmehr ihren Einfluss auf die eigene Person. Dass die Vergänglichkeit oder das Coronavirus an der eigenen Größe und Unabhängigkeit nagen könnten, ist undenkbar und inakzeptabel, hängt doch das Narzissten ganzes Selbstbild und Weltbild an der Vorstellung des von der Außenwelt uneingeschränkten Größen-Ichs, in dem Ich-Ideal und Ich wieder in eins regredieren, um es mit Freud zu sagen. Das heißt aber nicht, dass es nicht den Typ des guten Narzissten gäbe. Dessen Selbsterhebung tarnt sich als Engagement und Hilfe für die vielen Schwachen, denen er gern zur Seite steht, solange das eigene Größen-Ich dadurch nur immer wieder bestätigt wird. Man denke an die sogenannten Maßnahmenkritiker, deren Verharmlosung der Infektion sich ins Gewand der betonten Sorge um die fraglos vorhandenen Kollateralschäden und die Wirtschafts- und Spardiktaten geschuldeten Härten der Infektionsverhinderungen hüllt, als ob das eine gegen das andere aufzurechnen wäre. Die ostentative Sorge um die seelischen Schäden, die das Maskentragen und die verstärkte soziale Isolierung bei zuvor schon Vereinsamten hervorrufen können, kaschiert hier lediglich die narzisstische Gleichgültigkeit dafür, ob die Bedauerten überhaupt überleben. Im Überleben nämlich lassen sich Körper und Leib nicht mehr trennen. Was theologisch und philosophisch sinnvoll ist, den quasi beseelten Körper, sprich den Leib, begrifflich zu unterscheiden von seiner vegetativen Funktion, ist virologisch sinnlos. Denn die Notwendigkeit, immer weiter zu atmen, ist unhintergehbar, ohne Luft also auch keine Lust. Überhaupt tendiert das Beharren auf der Lust der Mehrheit auf Kosten der Gesundheit der Minderheit der Infizierten, beziehungsweise je nach Zusammenhang der Risikogruppen zur hässlichsten Form des Liberalismus und lässt an die Singer'sche Bioethik denken, die lebenstüchtige Menschenaffen gegen als untüchtig angesehene Menschen ausspielt, oder an Wolfgang Schäubles bekannte Aussage im April 2020, dass man sich nicht so haben solle mit dem Sterben, da doch die Würde wichtiger sei als das Leben. Zwei weitere Punkte verdienen es noch, in diesem Zusammenhang erwähnt zu werden. Erstens lässt sich mit Adorno feststellen, dass bisweilen der Scharfsinn, mit dem die Dummheit gerechtfertigt wird, bei weitem den geistigen Aufwand übersteigt, der nötig wäre, die Dummheit zu überwinden. Diese Haltung drückt sich in verabsolutierter Skepsis aus, die offensichtlich wohlbegründete Annahmen auf dieselbe Stufe stellt wie offensichtlich unbegründete, etwa die wissenschaftliche Onkologie mit sogenannten Naturheilverfahren. Sind sie einmal auf eine Stufe gestellt, fällt es nicht mehr schwer, sich mit der Geste individueller Souveränität für das Unbegründete zu entscheiden. 1960 bereits bemerkte Adorno in einem bekannten Vortrag, die Fusion von Skepsis und Dogmatismus, deren bereits Kant gewahr wurde, feiert fröhliche Urstände in einer Gesellschaft, die vor ihrer eigenen Vernunft zittern muss, weil es noch nicht Vernunft ist. Zweitens scheint der besondere Charakter der Querdenkenbewegung ebenfalls mit diesem Narzissmus der unerschütterlichen Meinungen zusammenzuhängen. Hier fällt auf, dass die heftige Emotionalisierung durchaus beträchtlicher Mengen von Demonstrationsteilnehmern in auffallendem Gegensatz steht zur fast grotesken Kurzlebigkeit der Aufwallungen, die die Bewegung ebenso kennzeichnet wie die Unfähigkeit, sich organisatorisch auf breiter Basis zu verstetigen. Das wiederum deutet auf das Übermaß narzisstischer Einstellungen hin, denn eine autoritäre Massenbewegung klassischen Typs verlangt eine zumindest zeitweise Mäßigung ihrer Teilnehmer, die Übertragung von Libido von sich selbst auf den Führer oder auch nur ein gemeinsames Programm, wie es in Deutschland zuletzt der Antisemitismus lieferte. Diese Mindestübertragung scheint nicht mehr stattzufinden. Jeder will offenbar Führer sein, jeder verlangt, dass der persönliche Wahn 1:1 zum Programm für alle werde. Die Folge ist, dass die kollektive Aufregung rasch wieder zerfällt, in meist heftigst konkurrierende Sekten samt ihrer jeweiligen Lautsprecher einerseits und den Rückzug des Ressentiments in die private Provokation andererseits. In unserem Fall in Impf- und Maskenverweigerung. Deswegen muss man heutzutage in den westlichen Ländern wohl weniger eine organisierte faschistische Bewegung hergebrachten Typus fürchten, als die Folgen des isolierten Größenwahns, dessen Spannbreite vom allgemein steigenden Maß an Alltagsroheit bis zur unvorhersehbaren Amoktat reichen. Es sind zwei grundsätzliche Tendenzen der sogenannten postindustriellen Gesellschaft, die dem Narzissmus günstig sind. Ja, wenn man einen Buchtitel von Christopher Lasch aus dem Jahr 1979 aufgreifen möchte, gar ein Zeitalter des Narzissmus eingeleitet haben. An ihnen lässt sich aufzeigen, wie eng ökonomische Entwicklungen mit psychischen zusammenhängen können. Die eine Tendenz könnte man als fortschreitende Derealisierung der Wirklichkeit bezeichnen. Gekennzeichnet ist sie dadurch, dass grundlegende Zusammenhänge, wie der zwischen Produktion und Produkt, zwischen gesellschaftlicher Arbeit und gesellschaftlichem Reichtum, ihre Evidenz verlieren. Produkte sind zwar nach wie vor in Massen vorhanden, wohlfeil wie nie zuvor, doch ihre Produktion verschwindet, findet sie doch in weiten Teilen nicht mehr innerhalb der westlichen Gesellschaft statt, sondern der unmittelbaren Wahrnehmung dieser Gesellschaft entzogen in einer globalen Peripherie. Eine Entwicklung, die in den Wirtschaftswissenschaften als neue internationale Arbeitsteilung firmiert. Damit scheinen in den westlichen Gesellschaften aber auch die objektiven Zwänge zu schwinden, auf die das Kapital immer Rücksicht nehmen musste, nicht zuletzt die Schwäche und der Widerstand der menschlichen Arbeitskraft, die zuvor sozial und politisch immer einkalkuliert und eingehegt werden musste. Plötzlich wirkt es so, als könnten Politik und Gesellschaft tatsächlich nach freiem Belieben definiert, umetikiert und neu zusammengesetzt werden, analog zu dem Anschein, dass der Prozess der Geldvermehrung den lästigen Gang durch Mensch und Material nicht mehr antreten muss, dass Profit sich also quasi von selbst hervorbringt. Tatsächlich vollzieht sich der dem Profit grundlegende stoffliche Arbeitsprozess natürlich bloß nicht mehr direkt an den alten Standorten der Produktion. Der Glaube an die Macht von Magie und Wunsch, von denen Freud im Zusammenhang mit seiner Einführung des Konzepts des Narzissmus sprach, scheint also in der Tat von der Realität nicht mehr düpiert, sondern nachgerade provoziert zu werden. Die Korrekturinstanz des Realitätsprinzips, die sich im industriellen Zeitalter im Westen noch in technischer Arbeitsorganisation, bürokratische Systematik und abstraktem Recht Geltung verschaffte, dieses Realitätsprinzip ist fadenscheinig, löchrig geworden. Der Appell gilt nicht mehr der Anpassung an Konventionen und Normen, so fragwürdig das immer war. Nun gilt er der Disruption und der Kreativität, der willentlichen Zerschlagung von Normen und Konventionen, seien es soziale oder naturwissenschaftlich-technische, für die besonders wagemutige, sprich rücksichtslose, belohnt werden. Die geistige Regression zum größten Ich, Kennzeichen des narzisstischen Charakters, wird gefördert, nicht gemindert. Die Realitätsverweigerung wirkt fast schon der Realität angemessen. Die zweite Tendenz könnte man als verabsolutierte Konkurrenz beschreiben. Sie beruht auf denselben ökonomischen Ursachen wie die Derealisierung. Auch hier stellt die heutige Arbeitsorganisation fast schon Hohn auf einstmals als sicher Angenommenes dar. Statt dass die fortschreitende Monopolisierung immer größere organisatorische Einheiten hervorbrächte, in denen kooperiert wird, während nur noch die Monopole miteinander konkurrieren, stattdessen also diffundieren diese Monopole. Einheiten stellen sie nur noch auf der Ebene der Aktionäre dar und als informationstechnisch-administrative Verwaltungsapparate. Die Produktion selber zerfasert immer mehr. Was früher Abteilungen waren, sind heute konkurrierende Einzelfirmen oder outgesourcete Dienstleister und das im globalen Maßstab. So minimiert man Kosten und entledigt sich der Verantwortung. Der Effekt der preisdrückenden Konkurrenz immer kleinerer Produktionseinheiten und Dienstleister ist deren freie, nicht mehr durch die technische Notwendigkeit zentraler Zusammenfassung behinderte Austauschbarkeit. Anstelle des herkömmlichen Modells der praktischen Kooperation der industriellen Gesellschaft tritt eine verabsolutierte Konkurrenz in dem Sinne, dass es kaum mehr gesellschaftliche Praxis gibt, die nicht direkt sozusagen bis ins Fleisch marktförmig wäre. Die Individuen beharren selbstbezüglich in feindseliger Isolation bei sich. Das stete, habitualisierte Wetteifern erodiert den Gedanken an ein Allgemeines bis in die Sprache hinein. Als gleichgeschalteter, verschiedener kultiviert ein jeder das vermeintlich eigene, versucht zumindest seine Welt nach seinem Bilde zu formen, während die Anwesenheit anderer zum bloßen Störfaktor verkümmert. Der Narzisst erscheint auch von dieser Seite her als marktadäquater Charakter. Und als ob das alles noch nicht schlimm genug wäre, kommt nun die besonders bittere Pointe. Dieselben Bedingungen der neuen internationalen Arbeitsteilungen, die im Westen den narzisstischen Charakter fördern und damit den des Impfskeptikers und Krankheitsleugners, sind es auch, die in Afrika und vor allem Asien die Entstehung von Pandemien fördern, sprich die Häufung von Zoonosen nach sich ziehen. Hier kommt das Elend der Subsistenz, nämlich zu essen, was man an tierischen Proteinen überhaupt in die Finger bekommt, virologisch zum Tragen. Für Asien sei das Zusammenkommen bäuerlicher Kleinsttierhaltung mit monströsen Geflügelzuchtfabriken auf engstem Raum erwähnt, eine der Hauptursachen der Vogelgrippe. Für Afrika sei auf die Märkte für Bushmeat hingewiesen, die Bevölkerungsgruppen, die von ihren vorherigen Nahrungsquellen abgeschnitten wurden, mit dem Fleisch gewilderter, zuvor nie bejagter Tierarten versorgt. Es kann als sicher gelten, dass das HI-Virus durch den Verzehr von Affenfleisch die Artgrenze zum Menschen überwunden hat. Der marxistische Seuchenforscher Mike Davis zählt in seinem 2005 erschienenen Buch Vogelgrippe zur gesellschaftlichen Produktion von Epidemien vor allem drei Faktoren auf, die die Evolution neuer, die Artengrenzen überspringenden Influenza-Subtypen und deren weltweite Übertragung am meisten beschleunigten. Die Umwälzungen in der Massentierhaltung zwischen 1980 und 1990, Teilaspekt der vollständigen Eroberung der Landwirtschaft durch den Agrokapitalismus in großem Maßstab, und die industrielle Revolution in Südchina, dem historischen Schmelztiegel der humanen Influenza, die den Handels- und Personenverkehr mit dem Rest der Welt exponentiell erhöht hat. Die Entstehung der Superstädte der Dritten Welt und ihrer Slums würden die dritte globale Bedingung darstellen, mit Bevölkerungsdichten von bis 200.000 Einwohner pro Quadratkilometer bilden sie eine perfekte Umgebung für die Evolution der Grippevirulenz. Unter solchen Umständen haben Influenza-Pandemien und andere tödliche Infektionskrankheiten eine brillante Zukunft. Diese Zukunft hat im Winter 2020 begonnen, wie erwartet, in der Südhälfte Chinas, und ernster könnte die Gefahr kaum sein. Sie zu bannen allerdings verlangt noch viel mehr als bloß Einsicht in die eigene Verwundbarkeit und die Verwundbarkeit aller anderen Menschen. Sie verlangt in der Konsequenz nicht weniger als eine grundlegende Veränderung der globalen Ökonomie, wie sie heute besteht. Lunatic, genau. Lunatic, besorgte Wutbürger und ihr Veitstanz für die Freiheit. Das waren 2 Stunden Sachzwang FM. In der ersten Stunde hatten wir Beiträge von Thorsten Mense, der Redaktion Sachzwang FM, von Christian Jakob, 2 kürzere von Stefanie Sargnagel und Sebastian Hofer. Und Anmerkungen von Andreas Speit. In der 2. Stunde dann noch ein Kommentar der Redaktion Sachzwang FM. Ein kleinerer Essay von Georg Seslen. Und die letzte 3/4 Stunde ein Essay von Uli Krug. Und damit verabschiedet sich Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören.